Well, good morning. Also guten Morgen. Let's pray. And before we do, let's turn to Matthew chapter 22. Bevor wir beten, gehen wir zu Matthäus 22. And Father in heaven, we thank you for this morning. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. And for your mercies toward us. Und für deine Barmherzigkeit uns gegenüber. And I pray that you bless this message to our hearts. Und ich bete, dass du diese Botschaft zum Segen werden lässt in unseren Herzen. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This morning we start our fifth purpose. Heute beginnen wir mit unserem fünften Zweck. That we've been studying. The five purposes of God. Wir haben diese fünf Absichten Gottes studiert. For the church. Für die Gemeinde. And the first one was worship. Die erste war die Anbetung. Second one was fellowship. Zweite die Gemeinschaft. The third was discipleship. Dann die Jüngerschaft. The fourth was ministry. Dann der Dienst. And these are in a progression. Und das ist eine Abfolge. Many people who worship God have not yet come into fellowship. Viele Menschen, die Gott anbeten, haben noch nicht die Gemeinschaft erlebt. It took me 6 months before I found fellowship after I became a true worshipper of the Lord. Also für mich hat es 6 Monate gedauert, bis ich dann wirklich Gemeinschaft hatte, nachdem ich ein wahrer Anbeter Gottes war. And then another year or so before I realized what discipleship was. Und ein weiteres Jahr hat es gedauert, bis mir klar wurde, worum es dabei geht, Jünger zu werden. And then progressively I entered into different forms of ministry. Und dann in fortschreitender Folge bin ich in verschiedene Dienste eingetreten. But this morning we want to talk about mission. Aber heute wollen wir über Mission sprechen. This is so exciting, mission. Das ist solch eine spannende Sache, Mission. This is a theme the devil hates more than anything. Und das ist ein Thema, das der Teufel mehr als alles andere hasst. What do you think of when you think of the word mission? Woran denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Mission hört? I think of a battle. Ich denke an Kampf. I think of a war. Ich denke an einen Krieg. I think of Revelation 12. Ich denke an Offenbarung 12, where it says there was a war in heaven, wo es heißt, dass es einen Krieg im Himmel gibt. And Satan was kicked out, und dass Satan aus dem Himmel hinausgestoßen wurde. And salvation has come to the inhabitants of the earth, und die Rettung kam zu den Bewohnern der Erde. For the accuser of the brethren is cast down, denn der Ankläger der Brüder ist hinabgestoßen worden. Who accuses the brethren both day and night, der die Brüder anklagt Tag und Nacht. And it says, and they overcame the devil. Und es heißt dann, sie haben den Teufel überwunden. By the blood of the lamb. Durch das Blut des Lammes. And the word of their testimony. Und durch das Wort ihres Zeugnisses. And they love their life. They love not their life even unto death. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode sogar. So they overcame the devil by the blood of the lamb. Sie haben also den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1. Korinther 1 vers 18. For the word of the cross is foolishness to them that are perishing. Da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist für die Dummheit, die verloren gehen. But for us who are being saved, it is the power of God. Aber für uns, die wir errettet werden, ist es die Kraft Gottes. Unto salvation. Für die Errettung. In Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Und Römer 1:16, ich schäme mich nicht des Evangeliums. For it is the power of God for whoever believes. Denn es ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. For salvation. Zur Errettung. And the heart of our mission again is the cross of Jesus Christ. Und im Herzen unserer Mission ist das Kreuz von Jesus Christus. The heart of worship is the cross. Das Herzstück der Anbetung ist das Kreuz. The heart of fellowship is the cross. Das Herzstück der Gemeinschaft ist das Kreuz. The heart of discipleship is the cross. Und im Herzen der Jüngerschaft steht auch das Kreuz. The heart of ministry is the cross. Und das Herzstück des Dienstes ist das Kreuz. And the heart of our mission is the cross. Und das Herz unserer Mission ist das Kreuz. And I want to bring out in the next 4 weeks 4 aspects of that mission. Und die kommenden 4 Wochen möchte ich 4 verschiedene Aspekte dieser Mission hervorkehren. The interesting thing about the mission is not necessarily in progression. Das Interessante bei Mission ist, dass das nicht notwendigerweise eine ansteigende Sache Our ist. Our mission begins the day that we got saved. Weil unsere Mission beginnt an dem Tag, an dem wir errettet werden. My fellowship with my brothers did not necessarily begin on that day. Meine Gemeinschaft mit meinen Geschwistern hat nicht an diesem Tag notwendigerweise begonnen. Neither did my discipleship or my ministry. Auch nicht meine Jüngerschaft oder mein Dienst. But missions begins the moment we get saved. Aber Mission beginnt in dem Moment, wo wir errettet werden. And the mission serves the first four purposes. Und Mission dient den ersten vier Absichten. And then becomes a fifth purpose if I enter into missionary life. Und wird dann zu einem fünften zu einer fünften Absicht, wenn ich in ein missionarisches Leben eintrete. The blind man said in John chapter 9. In Johannes 9 sagt der Blinde Folgendes. All I know, alles was ich weiß, is once I was blind, ist, dass ich einmal blind war. And now I see. Und jetzt sehe ich. And that's what it was like for me. Und so war es auch für mich. From the moment I got saved in 1976. Im Moment meiner Errettung 1976, I was on a mission. War ich auf einem Missionsfeld. And being on a mission makes your Christian life so exciting. Also hatte ich eine Mission, und eine Mission zu haben, das macht dein christliches Leben so aufregend. You don't necessarily need to be trained to be on a mission. Und du musst nicht notwendigerweise dafür ausgebildet werden, eine Mission zu haben. Because we overcame the devil by the word of our testimony. Weil wir haben den Teufel überwunden durch das Zeugnis unseres Wortes. And when we get saved, und wenn wir errettet werden, we have a testimony. Dann haben wir ein Zeugnis. And that testimony is the most powerful thing against the devil. Und dieses Zeugnis ist die allergrößte, stärkste Waffe gegen den Teufel. In terms of bringing people out of his kingdom. Im Sinne von Leute aus seinem Königreich herauszuholen. We overcame the devil by the blood of the Lamb and the word of our testimony. So, wir haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes unseres Zeugnisses. Our story about what God has done for us. Unsere Geschichte über das, was Gott für uns gemacht hat. So, the first word I'd like to introduce in our mission. So, das erste Wort, das ich bei unserer Mission hier einführen möchte. In terms of the first purpose worship. Im Sinne der ersten Absicht der Anbetung is this verb invite. Ist dieses Wort einladen. Invite. Einladen. And we find it in Matthew chapter 22. Und wir finden das in Matthäus 22. We have a mission. Wir haben eine Mission, to invite people, Leute einzuladen, to come to know Jesus Christ. Um Jesus Christus kennenzulernen. You don't have to be a scholar. Du musst da kein Schriftgelehrter sein. You don't need a Bible education. Brauchst keine biblische Ausbildung. You don't even need to know many verses in the Bible. Du musst auch gar nicht viele Verse in der Bibel kennen. If God has touched your life, wenn Gott dein Leben berührt hat, our mission begins. Dann fängt unsere Mission an. Matthew 22. Matthäus 22. Jesus answered and spoke to them again in parables, saying. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen. The kingdom of heaven may be compared to a king. Mit dem Reich der Himmel ist es so wie mit einem König. Who gave a wedding feast for his son. Der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Obviously this is the father and the son is Jesus. Hier ist also offenkundig der Vater gemeint und sein Sohn Jesus. And he sent out his slaves. Und er sandte seine Knechte aus. Doulos. Doulos. Sent out his slaves to call those who had been invited. Um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Now the word call and the word invited is the same word in the Greek, kaleo. Nun, das Wort eingeladen und rufen ist dasselbe Wort im Griechischen, kaleo. To invite. Jemand einladen. To summon someone. Jemand einladen. Yeah. Invited to the wedding feast and they were unwilling to come. Um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen und sie wollten nicht kommen. So the job of, or the mission of the servants was to invite people. Nun, die Aufgabe der Diener war es, Leute einzuladen. Verse 4. Again he sent out other slaves saying. Vers 4. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach. Tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner. Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. My oxen and my fatted livestock are all butchered. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet. And everything is ready. Und alles, come to the wedding feast. Und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Now this word butchered is the same word used for sacrifice. Nun, das Wort geschlachtet hier ist dasselbe Wort, das für Opfer verwendet wird. And like as Jesus was the high priest, und Jesus als Hohepriester, who was also the sacrifice, der auch das Opfer war, in this picture Jesus is the son. Also in diesem Bild hier ist Jesus der Sohn. But he is also the sacrifice. Er ist aber auch das Opfer. Everything is ready. Alles ist bereitet. When the Lord died, he said, "It is finished." Als der Herr starb, sagte er, es ist vollbracht. A complete salvation. Eine vollständige Errettung. That God is inviting people to partake of. Wozu Gott die Leute einlädt, daran teilzuhaben. Nothing needs to be added to it. Da muss nichts mehr hinzugefügt werden. His blood was enough in Hebrews 10:10. In Hebräer 10:10 steht, dass sein Blut ausreichend ist. A once and for all sacrifice. Ein Opfer für ein und für alle Mal. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Death has been conquered. Der Tod wurde überwunden. There is access to the Father now. Es gibt nun Zugang zum Vater. Heaven is a free gift from God. Und der Himmel ist eine freie Gabe Gottes. To whoever would receive it in John 1:12. Für jeden, der ihn annehmen möchte in Johannes 1:12. It's by grace through faith. Es geschieht durch die Gnade im Glauben. It's not of myself, it is a gift of God. Nicht ich selbst bin es, sondern eine Gabe Gottes ist es. So everything is prepared. Also alles ist vorbereitet. But people are unwilling to come. Aber die Leute wollen nicht kommen. In verse 5. Vers 5. But they paid no attention. Sie aber kümmerten sich nicht darum. And they went their way. Und gingen weg. One to his own farm, another to his business. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. And the rest seized his slaves and abused them and killed them. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. This Greek word for mistreat is stronger than that. It's to abuse. Also das griechische Wort für misshandeln ist eigentlich noch stärker. Es ist ein Missbrauch, ein sehr starker Missbrauch. But the king was enraged. Der König aber wurde zornig. And sent his armies. Und sandte seine Truppen aus. And destroyed those murderers and set their city on fire. Brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Now this is a prophetic parable. Hier ist ein prophetisches Gleichnis. The people who were invited, die Leute, die eingeladen waren, was the Jewish nation. Das war die jüdische Nation. And they rejected him. Und sie haben ihn abgelehnt. They rejected the prophets, rejected the son. Sie haben die Propheten abgelehnt, sie haben den Sohn abgelehnt. The rejection of the son is not here portrayed, but in other parables. Diese Ablehnung des Sohnes wird hier nicht angesprochen, aber in einer anderen Gleichnis. Die Propheten werden getötet, wie Johannes der Täufer. Stephen, James, und Stephanus und Jakobus. Paul, Peter, Paulus, Petrus. And this is a prophecy of 70 AD. Und das ist eine Prophezeiung in Bezug auf 70 nach Christus. When the Roman army came and surrounded the city of Jerusalem. Als die römische Armee kam und die Stadt Jerusalem umzingelte. But it has application for us. Aber da gibt es auch Anwendungen für uns. Look at verse 8. Schaut euch den Vers 8 an. Then he said to his slaves. Dann sagt er zu seinen Knechten. The wedding is ready. Die Hochzeit ist zwar bereit. But those who were invited were not worthy. Aber die Eingeladenen waren nicht würdig. They had no interest. Sie hatten kein Interesse. Verse 9. Vers 9. Watch this now. Schaut euch das nun an. Go therefore to the main highways. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen. And as many as you find there, invite to the wedding feast. Und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. And those slaves went out into the streets. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen and gathered all they found, und brachten alle zusammen, so viele sie fanden. Both evil and good. Böse wie Gute. Is that amazing? Ist das nicht erstaunlich? Both evil and good. Böse wie Gute. Because the heart of the mission is the blood of Jesus Christ. Weil das Herzstück der Mission das Blut Jesu Christi ist. Our message is Jesus Christ crucified for this world. Unsere Botschaft lautet, Jesus Christus gekreuzigt für diese Welt. He didn't die for good people. Er starb nicht für gute Menschen. He died for everyone. Er starb für jeden. Our invitation is not extended to just good people. Unsere Einladung richtet sich nicht bloß nur an gute Menschen. Our invitation is extended to everyone. Unsere Einladung richtet sich an alle Menschen. Good and bad. Gute wie böse. Humanly speaking. In menschlicher Hinsicht gesprochen. It goes on to say, and the wedding hall was filled with dinner guests. Und dann heißt es weiter, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. We'll just stop there for today. Halten wir hier kurz inne mal für heute. But this word invite, aber dieses Wort einladen, it needs to be a part of us. Das muss ein Teil von uns werden. The Lord said, "Come unto me, all ye that are heavy laden." Der Herr hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Flip over to Revelation chapter 22. Geht einmal zu Offenbarung 22. Since the day I got saved, von dem Tag an, als ich errettet wurde, I was on a mission. Hatte ich eine Mission. Because Christ had changed my heart. Weil Christus mein Herz verändert hat. Suddenly I was a new creation. Plötzlich war ich eine neue Schöpfung. I didn't know much. Ich wusste nicht viel. But what I did know is once I was blind and now I see. Aber was ich wusste war, ich war einmal blind und jetzt konnte ich sehen. Once I was lost and now I'm found. Ich war einmal verloren und jetzt war ich gefunden worden. Once I was empty and now I'm full. Ich war mal leer und jetzt war ich gefüllt. Once I was fearful, ich hatte mal Angst. And now I have peace. Und jetzt habe ich Frieden. And without knowing much about the Bible at all, und ohne dass ich viel von der Bibel wusste, I remember going to all these different parties. Erinnere ich mich daran, dass ich zu all diesen verschiedenen Partys ging. And I began a mission. Und habe da eine Mission begonnen. To bring people to Jesus Christ. Leute zu Jesus Christus zu bringen. To invite them to know Christ. Sie dazu einzuladen, Christus kennenzulernen. This is our mission. Und das ist unsere Mission. This is so exciting. Das ist so spannend. Because it begins immediately. Weil das fängt sofort an. Now in Revelation chapter 22. Nun Offenbarung 22. Verse 17. Vers 17. It says, "And the Spirit and the Bride say, 'Come.'" Und der Geist und die Braut sagen, komm. Look at the next verse. Schaut euch den nächsten Vers an. The next phrase. Den nächsten Satz. And let the one who hears say, come. Und wer es hört, spreche, komm. One scholar said this. Einer der Schriftgelehrten hat Folgendes gesagt. Those who hear, diejenigen, die hören, are encouraged to respond, werden ermutigt, darauf zu reagieren. And also to extend the invitation to others. Und diese Einladung auch anderen weiterzugeben. I would like to bring out something important about inviting people. Ich möchte etwas Wichtiges hervorkehren in Bezug auf die Einladung von Leuten. Inviting people to your home. Leute zu sich nach Hause einzuladen. Inviting people to pray with you. Oder Leute dazu einzuladen, mit dir zu beten. Inviting people to church. Leute in die Gemeinde einzuladen. But this mindset of inviting. Aber eben diese Gesinnung zu haben, einladen. Come. Komm. They asked Jesus where he lived in John chapter 2. In Johannes 2 haben sie Jesus gefragt, wo er denn so lebt, wohnt. And he said, come and see. Und er hat gesagt, kommt und seht. Come. Komm. Come with me. Kommt mit mir. Now, in Matthew chapter 10, nun, Matthäus 10, verse 16, you don't have to turn there. Ihr müsst da nicht hinblättern, in Vers 16. The Lord said, I send you, da sagt der Herr, ich sende euch aus, as sheep in the midst of wolves. So wie Schafe mitten unter die Wölfe. Therefore, so, und deshalb, be wise as serpents, seid nun klug wie die Schlangen and innocent as doves. Und einfältig wie die Tauben. It is such a privilege for us to be ministers who invite people to know Christ. Es ist solch ein Vorrecht für uns, Leute einzuladen und darin zu dienen, Leute Christus kennenzulernen. Before I comment on this verse, I want to read one more and then I'm going to just... Bevor ich zu diesem Vers etwas sage, möchte ich noch einen anderen erwähnen. If you look at 2 Corinthians 5, wenn ihr zu 2. Korinther 5 geht, in verse 20, und zwar im Vers 20, it says, therefore we are ambassadors for Christ. Da heißt es, so sind wir nun Gesandte an Christi statt. Watch this. As though God were entreating through us. Beachtet das nun, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. The word invite is kaleo. Und das Wort einladen heißt kaleo. But this word is parakaleo. Aber dieses Wort hier heißt parakaleo. It's like I'm inviting you to my side. Das heißt so viel wie, ich lade dich ein, an meine Seite zu kommen. I'm saying, come. Ich sage, komm. Come with me. Komm mit mir. Come, I'm entreating you. Komm, ich lade dich da ein. I'm almost taking you by the arm. Come. Es ist beinahe so, als wenn ich dich beim Arm nehme und sage, komm mit mir. I remember when I was 20 years old. Ich erinnere mich daran, als ich 20 Jahre alt war. And I was playing tennis with my father. Ich spielte Tennis mit meinem Vater. And an old friend of mine I hadn't seen in a couple years. Und ein guter Freund von mir, den ich jahrelang nicht gesehen hatte. Well, he couldn't have been an old friend. He was a friend I hadn't seen in a couple years. Also ein Freund, den ich seit einigen Jahren nicht gesehen hatte. For 2 years. Zwei, drei Jahre hatte ich ihn nicht gesehen. And suddenly he was on a tennis court a few courts down. Plötzlich war er auch dort auf dem Tennisplatz, ein paar Plätze weiter. And I was so surprised to see him. Und ich war so überrascht, dass ich ihn dort sah. And I began talking to him. Ich sprach mit ihm. And he didn't have a place to stay, so I invited him to stay with me. Und er wusste nicht, wo er übernachten sollte, also habe ich ihn eingeladen, zu mir zu kommen. He'd been a close friend. My mother really liked him. Der war ein guter Freund von uns und meine Mutter mochte ihn auch. I said, Mom, can he stay with me in my room downstairs in the basement? Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, kann er bei uns hier bleiben, unten bei mir im Zimmer? Sure, it'd be great. Ja, ganz sicher, wunderbar. And he began to live with me. Und dann hat er bei uns gewohnt, mit mir gewohnt. And I had a strategy. Und ich hatte eine Strategie. I was wise as a serpent. Ich war weise wie eine Schlange. And gentle as a dove. Aber sanft wie eine Taube. And this needs to be our strategy when we want to invite people. Und solch eine Strategie müssen wir haben, wenn wir Leute einladen wollen. I picked a day. Ich habe dann einen Tag ausgewählt, that I would invite him to come. Wo ich ihn einlud, mitzukommen. And I was inviting him here and there. Ich habe ihn dahin und dorthin mitgenommen. But I was not pressuring him in any way. Aber ich übte überhaupt keinen Druck aus auf ihn. And you know, it says, be wise as a serpent. Und das heißt eben, seid weise wie die Schlange. Now you think of a snake, right? Man denkt einmal an eine Schlange. What do you see in a snake when he picks his head up? Was woran denkt ihr, wenn ihr seht, wie die Schlange sich aufrichtet? Have you ever been fishing and suddenly out of nowhere comes his head? Habt ihr mal schon irgendwo gefischt, geangelt und plötzlich ist da so aus dem Nichts heraus ein Kopf erschienen? I did a lot of fishing when I was a little boy and I've seen a lot of those heads. Ich habe also sehr viel geangelt als kleiner Junge und ich habe sehr viele solche Köpfe gesehen. And what a frightening experience when that little head comes out of the water. Und was für eine furchterregende Sache ist das, wenn da plötzlich so ein Kopf aus dem Wasser auftaucht? Especially when it's not a little head. Speziell wenn es kein kleiner Kopf ist. And it's just like easy boy, easy, easy, easy. Das ist so wie Moment ganz langsam. What is it about a snake? Was ist denn an einer Schlange so dran? A snake is very calculated. Eine Schlange, die ist sehr berechnend. He's not going to strike twice. Er wird nicht zweimal zubeißen. He's not like a dog or something. Nicht wie ein Hund oder he's so. He's going to strike one time. Eine Schlange beißt nur einmal zu. And he's going to be patient for the moment that is the best. Und eine Schlange wartet auf den Moment, wo es einfach am besten and ist. Hopefully you can back away before he decides to strike. Und hoffentlich kannst du da zurücktreten, bevor die Schlange sich entschließt anzugreifen. And two things I want you to notice about the wisdom of a serpent. Und zwei Dinge möchte ich nur hervorstreichen über die Weisheit einer Schlange. He's patient. Of a snake. Also einer Schlange, er ist also geduldig, eine he's, Schlange ist he's geduldig. Patient. Sie ist geduldig. And he's courageous. Und sie ist mutig. A little serpent is not afraid to bite a big foot. Also eine kleine Schlange hat keine Angst davor, in einen großen Fuß hineinzubeißen. A little serpent is not afraid to bite something 500 times bigger than itself. Und eine kleine Schlange hat auch keine Angst davor, etwas zu beißen, das vielleicht 500 mal größer ist. But he does it one time. Aber sie macht es nur einmal. He waits. Und eine Schlange wartet. And I remember waiting. Und ich erinnere mich daran, ich habe and gewartet. Having this person as my roommate. Und ich wohnte mit diesem Menschen zusammen in einem and Zimmer. Praying for this person. Und habe gebetet für diesen Menschen. And waiting und for the right moment. Habe für den richtigen Moment gewartet. And being ready and thinking maybe this was the moment. Und dann, wie ich bereit war, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht jetzt der Moment. Und dann habe ich die Frage gestellt, möchtest du mit mir zu einer Bibelrunde mitkommen? Nein, danke. Another time, a little waiting patiently and asking again, inviting. Hab wieder geduldig gewartet und dann ein anderes Mal habe ich wieder eingeladen. And then I remember the night. Und dann erinnere ich mich an den Abend. I was courageous. Da war ich mutig. And I thought, this is the evening. Ich habe mir gedacht, das ist der Abend. And I said, please come with me. Ich habe zu ihm gesagt, bitte komm mit mir. Just one time. Nur einmal. Parakaleo, just one time. Parakaleo, einmal. Come nur. On. You owe it to me. Come on, come, one time. Komm, du bist mir das schuldig. Komm, come on, einmal. You've been saying no for months now. One time. Jetzt hast du monatelang nein gesagt. Einmal nur. He made my little bite. Ich habe da diesen kleinen Biss gesetzt. And he came that night. Und er ist dann diesem Abend he mitgekommen. He got in my car. Er ist in mein Auto eingestiegen. And as we drove past the bar, und wie wir da bei der Bar vorbeigefahren sind, he said, drop me off. Hat er gesagt, lass mich da aussteigen. I said, no, you promised me. Come on. Ich habe gesagt, nein, du hast mir das versprochen. Komm mit. And he came with me. Und er kam mit mir mit. And that evening he received Christ. Und an diesem Abend hat er Christus angenommen. And today, und heute, he is our youth pastor. Ist er unser Jugendpastor. And right now he is in the Ukraine doing a seminar on missions. Und gerade jetzt ist er in der Ukraine und hält dort ein Seminar über Mission. Being wise as a serpent. Weise zu sein wie eine Schlange. Waiting. Warten. Patiently. Geduldig warten. I remember my mother when I got saved. Ich erinnere mich an meine Mutter, als ich errettet wurde. She said, "You are a Martin Luther." Sie hat gesagt, du bist ein Martin Luther. I said, "What did I do?" Und ich habe gesagt, was mache ich denn? I just have Jesus in my heart. Ich habe Jesus in meinem Herzen. I mean, I was still playing guitar at that time in the Catholic Church and everything. Ich spielte noch immer Gitarre damals in der katholischen and Kirche. And we were winning people to Christ. Wir haben Leute eingeladen, zu Christus and zu kommen. Had revival in the basement. Wir hatten dort eine Art Erweckung im Keller. Even one of the priests got born again. Und sogar einer der Priester wurde dann wiedergeboren. And then preached on it the next week in the mass. Und hat dann darauf in der darauffolgenden Woche in der Messe darüber gepredigt. Exciting days. Es waren ganz spannende Tage. But my mother. Aber meine Mutter. I said, Mom. Ich habe gesagt, I cannot explain this to you. Mama, ich kann dir das nicht erklären. I can only pray. Ich kann nur beten. That one day you will see. Dass du das eines Tages erkennen wirst. 2 years later. 2 Jahre danach. Came the moment. Kam der Moment. The serpent. Die Schlange. Patiently waiting. Die Schlange, die geduldig and there wartet. Was the moment. Und da war der Moment. Mom, would you come with me to a Christian businessman's meeting? Mama, möchtest du mitkommen zu einem christlichen Geschäftsleute-Treffen? There's going to be a lot of people, a wonderful meal. Da wird sehr viele Leute dort geben. Es wird ein schönes Essen geben. And an exciting preacher out of New York City. Und ein ganz aufregender Prediger kommt aus New York City. Sure. Ja, sicher. She came. Sie kam mit. We had dinner. Wir hatten dort ein Abendessen. There was a beautiful song. Es war ein schönes Lied da. The preacher got up and preached. Dann ist der Prediger aufgestanden und hat gepredigt. And my mother went forward to receive Christ. Und meine Mutter ist nach vorne gegangen, um Christus anzunehmen. Come. Komm. Inviting people. Leute einladen. But be wise as a serpent. Aber seid weise wie eine Schlange. Be patient. Seid geduldig. But be courageous. Aber seid mutig. I remember soul winning on the street. Ich erinnere mich daran, wie wir Seelen gewannen auf der Straße. And this brings us to our second point. Be gentle as a dove. Das bringt uns nun zu unserem zweiten Punkt, sanftmütig zu sein wie eine Taube. Meek as a dove. Sei sanftmütig wie eine Taube. And 2 points about meekness I'd like to bring out. Ich möchte 2 Punkte hervorkehren da über die Sanftmut. Be kind. So nett sein. And be creative. Sei nett, aber sei kreativ. Kind and creative. Sei nett und kreativ. Be patient. Sei geduldig. And courageous. Und mutig. But also be kind and creative. Aber auch freundlich und kreativ. Now I remember being on the street. I've gone many times to the street. Ich erinnere mich, ich bin schon viele, viele Male auf die Straße gegangen. Countless times. Also unzählige Male. And I remember witnessing to someone out on the Kärntnerstraße here. Und ich erinnere mich daran, wie ich damals jemandem Zeugnis abgab auf der Kärntnerstraße. Und ich war nett. And I was creative. Ich war kreativ. And I was patient. Und ich war geduldig. And I was discussing with this person. Und ich diskutierte mit diesem Menschen. And listening to them. Und hörte auf diesen Menschen. And waiting. Hörte ihm zu und and wartete. Listening. hörte zu, and putting a verse in, habe dann einen Vers eingestreut, and sharing my testimony, habe mein Zeugnis abgegeben, and my wife was listening, und meine Frau hörte zu dabei, and listening, sie hörte zu, and listening, und hörte zu, and she finally whispered in my ear, dann hat sie mir ins Ohr geflüstert, I think he's ready to receive Christ. Ich glaube, dieser Mensch ist jetzt bereit, Christus anzunehmen. I lacked one thing. Etwas hat mir da noch gefehlt. The courage. Dieser Mut. I just wouldn't step over that line. Ich wollte diese Linie einfach nicht überschreiten. I kept painting the picture. Ich habe da gemalt an diesem Bild. But I wouldn't step over the line and say, come. Aber ich wollte diese Linie nicht überschreiten und sagen, komm. And for some of us, this line is very big. Und für uns, für manche von uns ist diese Linie einfach irrsinnig stark. But this line needs to be crossed at the right time. Aber diese Linie muss zum richtigen Zeitpunkt überschritten werden. I remember sitting with someone last in year 2004. Ich erinnere mich, dass ich mit jemandem zusammensaß im Jahr 2004. They had invited me over to their house. Und diese Leute hatten mich zu Hause, zu sich nach Hause they eingeladen. Were not saved. Es waren keine erretteten and Leute. They had a complaint. Und sie hatten eine Klage. And so I went over and heard and I listened to the complaint. Also bin ich dorthin gefahren, habe mir das angehört. And it was about their wife being in our church. Und es ging eben darum, dass die Frau dieses Menschen hier in unserer Gemeinde ist. So we talked. Also haben wir miteinander gesprochen. And then the moment came. Und dann kam der Moment. And I knew I have to go over the line now. Und ich wusste, jetzt muss ich diese Linie überschreiten. I have to be courageous. Ich muss jetzt mutig sein. Epheser 6:19. Paul said, "Pray for me." Paulus sagte, betet für mich. That I would open my mouth like I should. Dass ich meinen Mund öffne zum rechten Zeitpunkt. And I remember that moment I just said, "Oh, this is I'm so uneasy crossing over." Und ich erinnere mich an diesen Zeitpunkt, weil ich fühlte mich so unwohl, diesen Schritt it's zu tun. So outside of my personality. Weil das so außerhalb meiner Persönlichkeit ist. But by faith I'm going to be courageous now. Aber im Glauben werde ich jetzt mutig sein. And I put my elbows on the table, looked into his eyes. Ich habe meine Ellbogen so auf den Tisch aufgestützt und habe ihm in die Augen and geschaut. And said, "You need to receive Jesus Christ." Und habe gesagt, du musst Jesus Christus annehmen. Then you will understand your wife. Dann wirst du deine Frau verstehen. And the devil says, "What are you doing?" Und der Teufel sagt, was machst du? Get behind me, Satan! I know exactly what I'm doing. Hinter mich, Satan! Ich weiß ganz genau, was ich tue. I am encouraging this person. Ich ermutige diesen Menschen. I am parakaleo. Ich mache parakaleo hier. Come. Komm. I entreat you. Komm, ich nehme dich be mit. Be reconciled to God. Lass dich versöhnen mit Gott. Come over the line. Komm, mach diesen Schritt über die come Linie. Come out, believe. Komm, tritt heraus und glaube. And eyeball to eyeball. Und so Angesicht zu Angesicht. You know what happened? Wisst ihr, was geschehen ist? They received Christ. Dieser Mensch hat Christus angenommen. Right there. Genau da. And I was more surprised than he was. Und ich war mehr überrascht als er. I thought it worked. Ich habe mir gedacht, das wow. hat funktioniert. I mean, salvation is nothing small. Ich meine, die Errettung, das ist keine kleine, geringe it's like, Sache. Wow, what a miracle. Das ist ein Wunder, ist das. I invited him by faith and he came. Ich habe ihn im Glauben eingeladen und er ist gekommen. This was the moment. Das war der Moment. I remember sitting in the pizzeria a couple months ago. Vor ein paar Monaten saß ich da in der Pizzeria. Same thing. Genau dieselbe witnessing Sache. To someone. Habe jemandem Zeugnis the abgelegt. Word of my testimony. Und das Wort meines Zeugnisses. Being kind. Ich war freundlich. And being creative. Und war kreativ. And being patient. Und geduldig. And then I said to the person, what I said, salvation is a very personal thing. Und dann habe ich zu diesem Menschen gesagt, die Errettung ist eine sehr persönliche it's Sache. It's not about me. Und da geht's nicht um mich. It's about you and Jesus. Da geht's um dich und Jesus. Alone, it's between the two of you. Also da ist nur ihr zwei seid angesprochen. It's something that you have to decide on all alone. Und da musst du dich ganz alleine darüber entscheiden. I can be here to help, but it's between you and him. Do you understand? Also ich kann da sein, um dir dabei zu helfen, aber es geht zwischen dir und ihm. And es geht the person um euch said, zwei. Yes, I do. Und dann habe ich gesagt, verstehst du das? And then I creatively said this. Und der Mensch hat gesagt, ja, ich verstehe es. Und tonight, dann habe ich in kreativer Weise gesagt, heute Abend, when you go home, wenn du heute Abend nach Hause would gehst, you receive Jesus into your life? Wirst du dann Jesus in dein Herz hineinbitten? And he said, yes, I will. Und er hat gesagt, ja, ich werde das tun. And then I was courageous. Und dann war ich mutig. And then I said, or, dann habe ich gesagt, oder, we can do it right now. Oder wir können das hier jetzt and he tun. Said, now? Und er hat gesagt, jetzt? In the pizzeria? In der Pizzeria? And I said, yes. Und ich habe gesagt, right ja, here. Ja, da, hier, and jetzt. You can, every time you walk into this pizzeria, und jedes Mal, wenn du dann in diese Pizzeria you reingehst, can point to this table, kannst du auf diesen Tisch zeigen and say, that's where I received Jesus. Und sagen, da habe ich Jesus Christus and when angenommen. I said that, he said, yes. Und als ich das sagte, hat er geantwortet, let's ja, pray. Ja, lass uns beten. Thought, what a miracle. Und ich habe mir gedacht, was this für ein Wunder. Is, this is like there's nothing in the world like this. Ich meine, da gibt's nichts Vergleichbares in der Welt. These moments when someone says, yes, I come. Diese Momente, wo jemand sagt, ja, ich komme. And we prayed. Und wir haben gebetet. And I told my wife, und ich habe meiner Frau gesagt, this gentleman received Christ. Dieser Mann hat Jesus Christus but empfangen. Let's not tell anybody. Aber lasst uns das niemandem sagen. Because a lot of people in the church know this person. Weil viele Leute in der Gemeinde diesen Mann kennen. And I said, let's see if people can see Christ in him. Lasst uns abwarten, ob die Leute Christus in ihm erkennen können. And they did. Und sie haben das erkannt. And one person said, he got saved, didn't he? Und einer hat zu mir gesagt, er ist errettet worden, nicht yeah. wahr? You could see it. Ja, man konnte right? das sehen. Something happens. Da ist etwas geschehen. You're a new creation. Du bist eine neue Schöpfung. And keep these things in mind. Und denkt an diese Dinge. That we have been given a ministry. Dass uns ein Dienst gegeben ist. And we could put the word a mission of reconciliation. Und wir könnten hier einfügen das Wort eine Mission der Versöhnung. We use the word ministry, we can use the word ministry more for the church. Wir können das Wort Dienst mehr für die Gemeinde hier but verwenden. But just for our own sakes, we can put the word mission in there. Aber auch für uns könnten wir das Wort Mission einsetzen. To reach the lost. Um die Verlorenen zu erreichen. A mission to bring people into the kingdom. Eine Mission, um die Leute ins Königreich zu bringen. He that hears the word come. Der das Wort komm hört. That he might also extend the invitation. Dass er auch diese Einladung ausspricht. So here we are again. Be wise. Also hier nochmals. And be meek. Seid weise und seid sanft. So be wise. Also sei weise. Be patient. Sei geduldig. And courageous. Und mutig. But meek. Aber sanftmütig. Be kind. Sei nett. Don't get into arguments with people. Fang nicht an, da zu argumentieren mit Leuten. Don't be rude. Sei nicht rau. Be kind. Sei freundlich. I don't like when I see people arguing with people on the streets. Ich mag das nicht, wenn ich sehe, wie die Leute auf der Straße da argumentieren mit anderen. We're not there to argue with them. Wir sind nicht da draußen, um zu argumentieren. I mean, sometimes okay. Ja, manches Mal ist das vielleicht in Ordnung. It can get you killed. It got Stephen killed. Aber man könnte dabei getötet werden, so wie Stephanus getötet wurde. Yeah, I mean, there are times that you might argue. Ja, es gibt Zeiten, wo man argumentiert. But as a rule, be kind. Aber als Regel, seid freundlich. Romans 2:4, it is the kindness of God that leads people to repentance. Römer 2:4, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt. And in Acts 7, Stephen was not soul winning. Und in Apostelgeschichte 7, da geht es nicht um Seelengewinnen he bei Stephanus. Er debattierte und diskutierte mit den Pharisäern. Aber wenn wir Seelen gewinnen, dann seien wir freundlich. Be creative. Seien wir kreativ. I remember working on a construction crew. Ich erinnere mich, als ich einmal bei einem Bauteam mitarbeitete. I was 21 years old. Ich war 21 Jahre alt. And at lunchtime, sometimes there would be 12 guys sitting there. Und zur Mittagszeit saßen da manches Mal bis zu 12 Jungs zusammen. And one would be a plumber. Der eine ist eben der Spengler. Two electricians. Dann die Elektriker. Three or four carpenters. Dann gibt's ein paar Tischler, Zimmerleute. Couple guys working on the roof. Ein paar, die mit dem Dach zu tun haben. And we would all stop working so that there was quiet. Und wir haben da alle eben aufgehört zu arbeiten und es war ruhig. And we would sit down. Und wir haben uns hingesetzt. And a couple times I remember someone saying to me. Und ich erinnere mich daran, dass einige Male jemand zu mir gesagt hat. Hey Rob, you want a beer? Hey Rob, möchtest du ein Bier? And I said, no, I don't drink. Und ich habe gesagt, nein, ich trinke keins. And then after a couple days of that, they would say. Und nach ein paar Tagen sagten dann diese Leute. Something like I heard that you were a Christian. Sagt dir dann einer, ich habe gehört, du bist Christ. And suddenly I have 24 eyes looking at me. Und plötzlich sind da 24 Augen auf mich gerichtet. And I have to decide what I'm going to say here. Und ich muss mich dann entscheiden, was sage ich jetzt? And I decided that I would say as little as I could. Und ich entschloss mich dazu, so wenig wie möglich zu sagen, so that I would not destroy the next opportunity. So dass ich die nächste Gelegenheit nicht zerstören würde. And I would say something like, yeah, 2 years ago, you know, I received Jesus into my life. Und ich habe dann so etwas Ähnliches gesagt wie, ja, vor 2 Jahren habe ich Jesus Christus in mein Herz angenommen. It was something incredible. My life changed. Und das war einfach ganz unglaublich für mich. Mein Leben hat sich geändert. Everything about my life changed. Einfach alles in meinem Leben hat and sich geändert. All looking at me, und wie sie mich da alle so anblicken, with like ping pong ball eyes, mit so offenen Augen, you know, they're all got their Budweisers, haben alle da ihr Budweiser, smoking their cigarettes, rauchen ihre Zigaretten, you know, looking at me and they're, you know, they're strong, these guys, you know. So diese Jungs am Bau. I creatively changed the subject. Habe ich dann ganz auf kreative Weise das Thema gewechselt. I said something like, "Do you know who won the football game last night?" Ich habe dann gesagt, wisst ihr übrigens, wer gestern das Football-Match gewonnen hat? And then they say, "Oh yeah, Los Angeles won, you know." Ja, die Los Angeles haben gewonnen. We start talking about football. Und dann haben wir über Football gesprochen. About 15 minutes later. Und 15 Minuten danach. Or the next day. Oder am darauffolgenden Tag. They say, "Hey Rob, we were talking about something yesterday." Hey Rob, wir haben gestern über etwas gesprochen. And I was building an environment of trust. Und ich habe ein Umfeld des Vertrauens geschaffen. I was telling them, if we talk about God, I promise you that I will be sensitive. Ich habe ihnen sozusagen versprochen, wenn wir über Gott sprechen, werde ich sehr sensibel mit euch umgehen. That I will be wise as a serpent and I will be meek as a dove. Ich werde weise sein wie eine Schlange und sanftmütig wie eine Taube. And I never talked anyone's ear off. Ich habe niemanden da die Ohren voll geredet. Because if you talk someone's ear off, that's the last time they're going to talk to you. Weil wenn du jemanden die Ohren voll redest, dann ist das letzte Mal, dass dieser Mensch mit dir sprechen wird. And this one big carpenter. Da war so ein großer Zimmermann. He became a close friend of mine. Der wurde ein ganz enger Freund von mir. He came to my wedding even. Er kam sogar zu meiner Hochzeit. And winning souls. Und Seelen gewinnen. In Proverbs 11:30. In Sprüchen 11:30. It says, "He that wins souls is wise." Da heißt es, der Seelen gewinnt, ist weise. Can mean two things. Das kann zwei Dinge bedeuten. The fact that I'm a soul winner is a wise thing to do. Die Tatsache, dass ich Seelengewinner bin, ist eine weise Sache. But the better meaning is this. Aber die bessere Bedeutung ist folgende. It takes wisdom to win a soul. Es braucht Weisheit, um Seelen zu gewinnen. And I would make a lot of friends. Und ich habe viele Freunde bekommen. And I remember I changed jobs and started working on this other construction site. Und ich erinnere mich, wie ich dann die Arbeit gewechselt habe. Ich habe da bei einem anderen Bauhaus gearbeitet. And we had this guy, his name was Danny. Und da war ein Mann dabei, der hieß Danny. And Danny was so like tough. Der war einfach so ein harter Bursch. We had to be at work at 10 minutes to 7 in the morning. Wir mussten 10 vor 7 bei der Arbeit sein. And if we came even a minute after 7. Und wenn wir nur eine Minute nach 7 kamen. One guy came 3 minutes after 7. Einer ist mal 3 Minuten nach 7 erschienen. And he said to him, "Take the day off." Und er hat gesagt, du hast heute frei. And he says, "What?" Und er hat gesagt, was ist I'm los? Here. Ich bin da. He says, "I said 10 minutes to 7." Ich habe gesagt, 10 Minuten vor 7. He said, "I only get paid from 7." Aber ich werde doch nur von 7 an bezahlt. He said, "You're here 10 minutes before 7." Er hat gesagt, du bist 10 Minuten vor 7 hier. Take the day off. Du hast frei heute. And he said, "What do you mean?" Und er hat gesagt, was ist los? Was he meinst said, du? "You're fired. Get out of here." Dann hat er gesagt, du bist gefeuert. I was du bist working entlassen. For this guy. Ich habe für diesen Mann gearbeitet. Every day I was working side by side right under him. Und jeden Tag habe ich neben ihm gearbeitet. And I've talked about this before. Und ich habe schon einmal but davon erzählt. When we took coffee break, he always just squatted. Also wenn wir eine Kaffeepause hatten, dann hat er sich immer so hingehockt. Smoked a cigarette. Hat seine Zigarette geraucht. Never smiled. Hat niemals gelächelt. And just drank his coffee black. Und hat seinen Kaffee schwarz getrunken. Exactly 10 minutes later. Und genau 10 Minuten danach. Let's go. Lasst uns and wieder we anfangen. Would work and work and work. Und wir haben gearbeitet und gearbeitet. And he knew I was a Christian. Und er wusste, dass ich Christ war. And I was waiting for the moment. Und ich habe für den Moment auf den Moment gewartet. And I was praying for him. Und ich habe für ihn gebetet. And I was waiting. Und ich wartete darauf. And then about 10 weeks later. Und dann circa 10 Wochen danach. We were on top of the house putting in the rafters. Da waren wir oben am Haus und haben da diese Pfosten hineingetan. I was on the outside of the house. Und ich war draußen. He was on the inside. Er war drinnen. And I was nailing and he was nailing, moving one by one. Und wir haben da so Nägel hineingeschlagen und wir haben einen nach dem anderen hineingetan. And then he said to me, und dann hat er zu mir gesagt, he said, Bobby, come here. Er hat gesagt, Bobby, komm her. So I worked my way in. Habe mich da vorgearbeitet. I said, yeah, Danny. Und habe gesagt, ja, Danny. He says, sit down right there. Er hat gesagt, setz dich da hin. Sure. Ja, sicher. He says, you're a Christian. Du bist ein Christ. I said, yeah. Ich habe gesagt, ja. And he says, you have 1 minute. Er hat gesagt, du hast eine Minute, to tell me, um mir zu sagen, what it means to be a Christian. Was das bedeutet, ein Christ zu sein. 1 minute. Eine Minute. And you know what? I was courageous. Und wisst ihr was? Ich war mutig. I just thought, this is the moment I waited for. Ich habe mir gedacht, das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. And I gave hatte. Him salvation, eschatology, everything possible. Ich habe ihm von der Errettung erzählt, von der Eschatologie, alles Mögliche. And then he said, thank you. Und dann hat er gesagt, danke. He said, let's get back to work. Arbeiten wir wieder weiter. I remember another time I was in Patterson, New Jersey. Ich erinnere mich daran, da war ich eines Tages in New Jersey. This is in light of being creative and courageous. Das im Lichte eben des kreativen Vorgehens und we des went mutigen every Vorgehens. Friday night into the city, jeden Freitagabend gingen wir in die Stadt, where it was dangerous. Wo es gefährlich war. And we went about 9 o'clock at night, about 40 people. Und wir waren so circa 40 Leute und wir gingen um 9 am and Abend dorthin. The pastor said, don't go far away from the Burger King. Und der Pastor hat gesagt, geht nicht weit weg da von diesem Burger King-Lokal. Just stay where we can see you. Bleibt dort, wo wir euch sehen können. It's dangerous out there. Da drüben, da draußen ist es gefährlich. And you know, I was talking to this guy, und ich sprach mit diesem Mann. And he just seemed so close to getting saved. Und er war einfach so nahe an der Errettung. And he said, I have to leave. Und dann hat er gesagt, ich muss and weg. I thought, I said, I'll just walk with you. Und dann habe ich gesagt, nein, ich begleite dich so noch. I began to walk with him away from the Burger King. Also bin ich mit ihm so mitgegangen, weg vom Burger King. Straight out, like dahin. Down the dark way, you know. Einfach da hinüber in die Finsternis. Ein Häuserblock, zwei Häuserblocks, three blocks, drei Häuserblocks. I thought, this is as far as I'm going. Und dann habe ich mir gedacht, weiter gehe ich nicht mehr. And I said goodbye, turned around. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, habe mich umgedreht. And I took a right. Bin nach rechts gegangen. And then I took a left. Und dann wieder nach links. And as I took my left, und wie ich mich nach links drehe, what do you think was coming down the street? Was glaubt ihr, wem ich da sah auf der Straße, auf mich zukommend? 9 guys. 9 Männer. 9 guys walking down the street. 9 Männer, die die Straße with hoods mir entgegenkamen. And throwing punches in the air. So mit I think I was the only white person in that whole area. Ich glaube, ich war der einzige Weiße in diesem Viertel dort an diesem Abend. I mean, like I was in someone else's territory. Also you know? Ich war da in einem Gebiet von jemand anderem. And as I turn that corner and I'm walking right into them and they're coming down my side of the sidewalk. Und wie ich mich da so, wie ich um die Ecke biege und die kommen genau auf mich zu, auf meiner Gehsteigseite. If I turn around, habe ich mir gedacht, wenn ich mich jetzt umdrehe, they're gonna run after me. Dann werden sie mir nachlaufen. If I cross the street, wenn ich auf die andere Straßenseite they're gonna wechsle, cross the street after me. Werden sie auch hinübergehen. I was told by the pastor, don't go down there. Mir wurde vom Pastor gesagt, geht nicht dort hinaus. But I went down there. Aber ich bin dorthin gegangen. And this is why he told me not to go down there. Und deshalb hat er mir gesagt, nicht dorthin zu gehen. Now what am I gonna do? Was mache ich jetzt? Only one thing to do. Gibt's nur eine Sache. Be courageous. Sei mutig. So, this is the only way I could get out of this. Also, das war die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. And I just started walking faster. Ich bin schneller gegangen. And I say, oh, wait. Und hab gesagt, Moment mal. Can I talk to you guys? Kann ich mit euch sprechen, Jungs? They were so mad at me. Und die waren so zornig über mich. It was only because of one guy who saved me from being like, you know, made into a pretzel. Und da war eigentlich nur ein Mann dabei, der mich davor errettete, dass sie mich da verschiert hätten. I said, wait, can you stop for a minute? Und ich habe gesagt, Moment mal, könnt ihr einen Moment innehalten? My heart's going like, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Mein Herz schlug ganz wild. And this guy said, what do you want? Und er hat gesagt, was willst du? What are you doing here? Was machst du da? I said, I'm here to tell you about Jesus Christ. Und ich habe gesagt, ich bin da, um euch von Jesus Christus zu erzählen. And a couple of guys from the back were so mad. Und ein paar Jungs von denen waren so wild. They're like so pushing their way through. Die wollten, haben sich dann nach vorgedrängt. And the guy in the front said, whoa. Und der Mann vorne hat aber gesagt, Moment mal. Let the man speak. Lass diesen Mann einmal sprechen. Thank you. Danke. I said, Jesus Christ has changed my life. Ich habe gesagt, Jesus Christus hat mein Leben verändert. That's why I'm here. Deshalb bin ich hier. I want to tell you all that he loves you. Ich möchte euch allen sagen, dass er euch liebt. You know, and I did, and I thought, this is an opportunity. Ich habe mir gedacht, das ist eine Gelegenheit. This was not a mistake. God did this. Das war kein Fehler. Gott hat das arrangiert. Take the moment and be courageous. Ergreift diesen Moment und seid mutig. And then they thanked me and I walked by. Und dann haben sie mir Danke gesagt und ich bin vorbeigegangen. And I thought, I'm going to listen to the pastor. I'm not going away from the Burger King anymore. Und ich habe mir gedacht, ich werde auf den Pastor hören. Ich werde kein einziges Mal mehr weggehen von diesem Burger King. But God used it. Aber Gott hat das verwendet. So, we have a calling. Also wir haben eine Berufung. We have a mission. Wir haben eine Mission. And that's to invite. Und die lautet einladen. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel gelangen werden, we're going to see a lot of people that we invited. Wenn wir viele Leute dort sehen, die wir eingeladen haben. When I was 19 years old, als ich 19 Jahre alt war, I was driving a van. Habe ich so einen Lieferwagen gefahren. And I had to pick up empty boxes. Ich musste so leere Kisten einsammeln. And then put them in the warehouse. Musste sie dann zum Lagerhaus zurückführen. For the packing of the material. Damit dort wieder die Sachen hineinkamen. And this big black guy named Jimmy Bond. Und dieser große Schwarze war dort. Was the foreman in the back. Was the foreman. Und er war der Vorarbeiter dort in der Lagerhalle. And he was the chef there in the back. Er war eben der Chef and dort. He would always call me driver. He'd never call me Rob. Und er hat immer zu mir nur gesagt Fahrer, niemals Robert. Hey driver. Und er hat gesagt, hey driver, and he also Fahrer. Like this. Und so ist er ungefähr gegangen. Look at these boxes. Ah, schau dir die Schachteln an da. They're a mess. Das ist ein Saustall. I want them nice and straight. Ich möchte, dass die gerade stehen da und driver, ordentlich aufgestellt make sind. Make them straight. Fahrer, richt das her. And I thought, I make them straighter. Und ich habe mir gedacht, ich mache das halt noch genauer. Hey, driver. Und ich gesagt, hey, Fahrer. I told you make the boxes straight. Ich habe dir gesagt, du sollst die Schachteln ordentlich hinstellen. They're straight. Ich habe gesagt, die sind doch gerade aufgestellt. I like them really straight. Ich möchte, dass die wirklich ordentlich gerade sind. So I made those boxes like I was building a pyramid, you know? I made them perfect. Ich habe diese Schachteln also dann so ausgerichtet, dass sie wie eine Pyramide waren. With a level, you know? Man hat das mit einem Wasserwaage ausgerichtet. He came in and said, hey, driver. Und er ist dann wieder gekommen und gesagt, Fahrer. It's beautiful. Es ist super. It's perfect. Das ist vollkommen. I prayed with him. Ich habe mit ihm gebetet. About 6 months later. 6 Monate circa right danach. Near the telephone. Gleich übers Telefon. It was the moment. Es war der Moment. And me and the boss's son prayed with him. Und ich und der Sohn des Chefs, wir haben gemeinsam mit ihm gebetet, to receive Christ. Christus anzunehmen. I quit the job. Ich habe dann diesen Job gekündigt. And a year later, und ein Jahr danach, he had a heart attack right there, hatte er einen Herzinfall. In the very spot he prayed, dort, wo er gebetet hatte. And he died right on the floor. Und er starb dort. And I'll see him in heaven one day. Und ich werde ihn eines Tages im Himmel sehen. The privilege we have of inviting. Das Vorrecht, das wir haben, jemanden einzuladen. Parakaleo. Parakaleo. Come. Komm. Please come. Komm bitte. Please. Bitte. So with that, let's pray. Also mit diesen Gedanken wollen wir beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We have a great mission from you. Wir haben eine große Mission von dir bekommen. We have our testimony. Wir haben unser Zeugnis. And we have the blood of Christ. Wir haben das Blut von Christus. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. And you don't know Jesus. Und du kennst Jesus nicht. If you died today, wenn du heute stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? Do you know? Weißt du es? Would you like to know? Möchtest du es wissen? Would you like to receive the gift of eternal life? Möchtest du das Geschenk des ewigen Lebens empfangen? The Bible says, "For God so loved the world." In der Bibel steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, that He sent His only begotten Son. Dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. That whosoever would believe in Him, damit jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. Pray with me today. Bete mit mir heute. Say, God in heaven. Sage, Gott im Himmel, forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Wash me. Wasche mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. Give me the gift of eternal life. Und gib mir die Gabe des ewigen Lebens. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me, Lord. Vergib mir, Herr. Jesus. Jesus. Jesus died. Jesus starb. He was buried. Wurde begraben. He rose from the dead. Ist von den Toten auferstanden. And he's seated in heaven today. Und sitzt jetzt im Himmel. And he's going to return someday. Und wird eines Tages wiederkommen. Jesus, save me. Jesus, errette mich. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Amen.